Im Kabinett des Reichskanzlers Adolf Hitler sitzen vorläufig nur zwei Nationalsozialisten. Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich sowie Wilhelm Frick als Innenminister. Jener Frick, der 1931 in Thüringen als Innenminister scheiterte und den Hermann Leopoldi in der letzten Folge unserer historischen Radiorevue verspottete.